ist nur eine Theorie. Doch wenn's den Teufel gibt, dann komm ich in die Hölle, denn ein Engel war ich nie. Jeder kriegt, was er verdient, macht für mich keinen Unterschied. Dann komm ich in die Hölle, nenne ich sie Paradies. Ist nur eine Theorie, doch wenn's den Teufel gibt, dann komm ich in die Hölle, denn ein Engel war ich nie. Jeder kriegt, was er verdient, macht für mich keinen Unterschied. Dann komm ich in die Hölle, nenne ich sie Paradies.